Als er das nächste Mal an die Oberfläche kommt, ist Ella Davis da. Inzwischen ist er ein bisschen kräftiger und sie sieht ein bisschen jünger aus in ihren ausgewaschenen Jeans und dem T-Shirt mit dem U-Boot-Ausschnitt. Sie trägt die Haare offen und sie lächelt. Danny? Sind Sie wach? Ja. Nicht mehr als ein Krächzen. Wasser ist da. Sie hält ihm ein Glas hin, aus dem ein gebogener Trinkhalm ragt. Er saugt daran und spürt ein himmlisches Gefühl in der Kehle. Danny, wir haben ihn. Den Jungen? Seine Stimme klingt etwas stärker. Ja, Edgar Ball hat mir schon gesagt, nicht den Jungen, sondern ihn, den Mann, der Yvonne Wicker ermordet hat. Er... Können Sie mir überhaupt folgen? Begreifen Sie, was ich Ihnen da erzähle? Ja. Fühlt er sich erleichtert? Rehabilitiert? Er weiß es nicht. Er ist sich nicht einmal sicher, wie schwer er verletzt ist und ob er je wieder ganz genesen wird. Was ist, wenn er das restliche Leben in einen Beutel scheißen muss? Er hat gestanden, Danny, den Mord an Wicker und zwei weiteren. Die Kollegen in Illinois und Missouri suchen gerade nach den Leichen. Alles klar, sagt Danny. Er ist sehr müde und will, dass sie geht. Ich war in der Messe und hab für sie gebetet. Es hilft, gläubig zu sein, sagt Danny. Er spürt, wie sie seine Hand nimmt. Ihre Haut ist kühl auf seiner. Eigentlich sollte er ihr sagen, dass er ihr keine Schuld an allem gibt, aber die Vorstellung von Schuld kommt ihm momentan sinnlos vor. Er dreht den Kopf zur Seite, schwebt davon. Dunkelheit. Am dritten Tag hat er zwar furchtbare Schmerzen, befindet sich jedoch wieder in der Welt. Er begreift, dass er im Regionalkrankenhaus in Great Bend ist und da mindestens noch eine Woche sein wird, eventuell auch 10 Tage. Das Geschoss hat seinen Magen durchlöchert, man hat die Stelle geflickt und zugenäht, aber Broder, der für seine Behandlung zuständige Arzt, sagt, wenn er versuchen würde, auch nur ins Bad zu gehen, könnte die Wunde wieder aufplatzen. Sie können dankbar sein, dass es kein Bleispitzgeschoss und kein größeres Kaliber war, sonst wäre ein wirklich großer Schaden entstanden. Jetzt werden Sie sich erstmal auf weiche Nahrung beschränken müssen. Hoffentlich mögen Sie Sachen wie Rührei und Joghurt. Im Bett zu liegen bedeutet die Nutzung einer Bettpfanne, aber die damit verbundene Demütigung wird dadurch gelindert, dass ihm Katheter und Kolostomiebeutel erspart geblieben sind. Er erfährt, dass man Margie schon früh erlaubt hat, ihn zu besuchen, weil sie behauptet hat, seine Frau zu sein, was ja bekanntlich nicht mehr zutrifft. Edgar Ball wiederum durfte ihn besuchen, weil er behauptet hat, sein Anwalt zu sein, was er ja ist. Ella Davis hat man zugelassen, weil sie beim KBI ist und gesagt hat, sie habe ihm gute Nachrichten mitzuteilen, sehr gute sogar. Und Jesse? Vielleicht war das tatsächlich eine durch Medikamente verursachte Halluzination, doch das glaubt Danny eigentlich nicht. Er glaubt, dass Jesse sich irgendwie hereingeschlichen und seine Hand ergriffen hat. Irgendwann wird er ihn danach fragen müssen. Stevie hat von allem nichts erfahren, was gut ist. Es würde ihn nur durcheinander bringen. Über kurz oder lang wird Danny ihn informieren müssen, aber das hat keine Eile. Am späten Nachmittag des 4. Tages im Krankenhaus erlaubt man ihm, sich in seinem Zimmer ans Fenster zu setzen. 2 Schritte, unterstützt von 2 Pflegern. Während er die Wärme der Sonne auf dem Gesicht genießt, kommt wieder Edgar Ball zu Besuch. Er setzt sich aufs Bett und fragt Danny, wie es ihm gehe.